So, herzlich willkommen zum Genusscast. Heute ist Freitag, der 6. Dezember, Nikolaustag. Ich sitze im Studio, leider ohne Maha, aber dafür habe ich sehr nette Begleitung hier sitzen. Und hier sitzt die Katrin. Hallo Katrin. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Ja, danke, dass du da bist. Woher kennen wir uns eigentlich? Warum bin ich hier negativ im Kopf hängen geblieben? Negativ nicht, ganz und gar nicht, eher sehr positiv. Wir haben uns auf dem BCB kennengelernt. Genau. Meine liebe Kollegin Lynn schickte mir eine WhatsApp. Da sind zwei sehr nette Herren, die würden dich gerne mal ein bisschen ausfragen zu deinem Lieblingsthema. Mhm. Deswegen sitzen wir, glaube ich, hier, oder? Genau. Jetzt haben wir uns mal verabredet, dass wir eine separate Folge machen, weil du ja eine ganz tolle Sprecherin bist. Das haben wir dir ja schon mal, glaube ich, gesagt. Vielen Dank. Und natürlich auch ganz, ganz viel Wissen hast. Und haben gesagt, okay, wenn du in Berlin bist, bitte, komm vorbei. Und dem bist du zum Glück gefolgt. Jetzt hängt die Messlatte hoch. Ja, das wird gut, ich glaube es. Okay, ich hoffe. Ich hoffe, die 7 Stunden Autofahrt haben mein Gehirn nicht zu sehr beansprucht. Nee, ganz und gar nicht. Ich merke, du bist topfit und das kriegen wir alles hin. Ja, wir haben uns über dein Produkt unterhalten. Dein Produkt ist Tequila. Genau. Unter anderem. Unter anderem. Du bist der Brand Ambassador. Mhm. Genau. Also korrekte Bezeichnung wäre Global Brand Ambassador. Okay, also für die ganze Welt. Für die ganze Welt, was einfach nur daran liegt, dass wir eine kleine Firma sind okay. Und es sonst niemanden gibt, der das machen will. Genau, vielleicht kannst du ganz kurz sagen, wie du zu dem Beruf gekommen bist und wie wird man denn Global Brand Ambassador? Das werde ich ganz oft gefragt. Das ist, da gibt es keinen wirklichen vorgezeichneten Werdegang. Bei mir war es so, dass ich während des Studiums Kulturwissenschaften, Germanistik an der Bar gearbeitet habe, wie so viele andere Menschen auch. Und das für mich irgendwann einen sehr hohen Stellenwert eingenommen hat. Ich das sehr ernsthaft betrieben habe, in guten Bars gearbeitet habe, aber auch in so semi-legalen Techno-Clubs, also alles mitgenommen, was da irgendwo geht, wirklich von A bis Z. Das Einzige, was ich nicht gemacht habe, war Schiff, aus verschiedenen Gründen, sonst alles gemacht und da sie eine Passion entwickelt habe. Und das war eine Zeit, wo es noch weniger Frauen an der Bar gab, als es das jetzt der Fall ist. Es gibt immer noch zu wenig, wie ich finde, aber es wird besser. Das hatte aber den Effekt, dass man eben ein bisschen auffiel als Frau, die das etwas ambitionierter Betrieb. Und so habe ich viele Menschen aus der Industrie damals kennengelernt, die sich bemühen um Bartender, die ein bisschen Ambitionen haben. Ich nenne das immer gerne Bartender-Bauchpinseln. Mhm. Das ist nämlich genau das, was ich jetzt eigentlich mache okay. In meinem Job. Und das bedeutet eigentlich nur, dass die Unternehmen ihr Marketing so gestalten, dass es dass sie sich stark um die Bartender kümmern, weil das am Ende des Tages die Leute sind, die Kaufentscheidungen des Endkonsumenten beeinflussen, mhm. Weil wo lernst du eine neue Spirituose kennen, die eben nicht 0815 ist, sondern vielleicht ein bisschen hochwertiger ist, sondern das machst du in der Bar deines Vertrauens, wenn dir ein Bartender das empfiehlt. Der Bartender hat aber natürlich irgendwelche 120 Flaschen im Rücken stehen und da an einem Abend, wo er schnelle Entscheidungen treffen muss, dann eben ausgerechnet diese eine spezielle Spirituose zu greifen. Dazu musst du eben im Gedächtnis bleiben und das machst du durch Bartender-Bauchpinseln. Okay. Genau. So habe ich die Industrie kennengelernt. Dann habe ich ein paar Jahre was ganz anderes gemacht, Marketing und Projektmanagement eher im IT-Bereich. Und dann rief mich eines Tages ein netter Mann an, den ich noch aus diesen Barzeiten kannte, der sich an mich erinnern konnte, mich gegoogelt hatte und festgestellt hat, ich mache jetzt eben Marketing-Projektmanagement und mir eine neu geschaffene Stelle anbot in dem Unternehmen, wo ich bis heute bin, die quasi perfekt gepasst hat, weil sie die beste oder die, ja, eine ideale Kombination aus Marketing und Gastronomie dargestellt hat. Mhm. Und man sagt immer so schön in der Szene, einmal Gastro, immer Gastro. Mhm. Und das war bei mir auch so. Also mir hat es schon auch immer ein bisschen gefehlt, dieser direkte Austausch mit Menschen. Und dann habe ich diese Herausforderung angenommen vor 5 Jahren. Das war damals noch ein bisschen was anderes, ein bisschen anderer Job, eher Eventmanagement und für andere Spirituosen, ein bisschen so partylastiger, Wodka hauptsächlich. Und dann irgendwann habe ich nach 2 oder 3 Jahren ein Upgrade bekommen und wurde dann eben befördert in Richtung Agave, Tequila Mezcal und bin jetzt seit ungefähr 2 Jahren Brand Ambassador bzw. Global Brand Ambassador für diese wunderbare, seelenvolle Kategorie der Spirituosen. Und war Agave schon immer eine Sache, wo du dich dafür interessiert hast? Weil du sagtest, eher so aus der Party-Alkohol-Szene, das ist ja eher so Shot-Szene, wie du schon sagtest, Wodka, Bier, Wein, das ist ja, Agave ist ja dann quasi, das ist so eine Nische in der Szene. Also gerade wo du sagst, vor diesen paar Jahren war ja das Thema Hype dieser Tequila-Shots ja schon wieder fast vorbei, oder? Ja, ich würde sagen, die Hochzeit des Tequila-Shootens in Deutschland waren definitiv die 80er und 90er Jahre. Das letzte Jahrzehnt war es ein bisschen still um die Spirituose. Und auch in der Zeit, in der ich an der Bar gearbeitet habe, war es nicht wirklich ein Thema. Ich hatte aber immer schon eine Vorliebe für erstens sehr kräftige Spirituosen. Also ich war nie so das, was man so völlig zu Unrecht klischee-mäßig als Frauengetränk-Liebhaber bezeichnen würde. Das war ich nie. Ich fand immer schon rauchige, kräftige Spirituosen und auch wirklich alkoholische Geschmäcker sehr spannend. Und habe auch, glaube ich, an der Bar eigentlich nichts nicht gemocht, bis auf Grappa. Das muss ich immer dazu sagen. Grappa ist, glaube ich, das Einzige, was ich nicht mag. Und ich mochte auch immer schon sehr gerne nischige Spirituosen und auch generell nischige Dinge. Also ob das jetzt Musik war oder Kunst oder sonst wie. Ich fand immer so das Abseitige und Nischige irgendwie immer anziehend. Und ich glaube, das zieht sich da wie so ein roter Faden durch. So richtig gemixt oder Erfahrung gesammelt mit Tequila Mezcal habe ich dann aber erst in der Zeit, wo ich nicht mehr in der Gastronomie war, sondern in diesen 4, 5 Jahren dazwischen, wo ich mehr Zeit hatte, Gast und Konsument zu sein und dieses Thema auch in Berlin, wo ich ja gelebt habe damals, immer größer wurde. Da ging es dann langsam so los mit Tequila Mezcal, das in vernünftigen Bars irgendwo auch stattfinden musste und hatte aber sofort einen Zugang dadurch, dass ich eben diese rauchigen Aromen schon auch vom Whisky her kannte. Und ich habe eine sehr große Affinität zu allem, was mit Natur zu tun hat. Bin auch vom Land ursprünglich und bin wahnsinnig nerdig, was Pflanzen angeht. Also Leute, die mich sehr gut kennen, wissen, dass es zum Teil anstrengend sein kann, mit mir spazieren zu gehen, weil ich an jedem Grashalm anhalte und den botanisieren möchte. Und deswegen liegen mir auch Produkte, die irgendwie mit Natur zu tun haben, sehr stark. Und das ist bei Spirituosen mehr oder weniger ausgeprägt. Also natürlich werden alle Spirituosen irgendwo aus Naturprodukten gemacht, weil du eben natürlich eine fermentierbare Basis haben musst. Ja. Aber die Ressourcen, die Rohstoffe, die du da verwenden kannst, haben eine mehr oder weniger große Nähe noch zur Natur. Ich sag mal so, bei einem Wodka, ich will jetzt gar nichts Schlechtes über Wodka sagen, weil meine Familie auch aus Russland kommt ursprünglich und natürlich Wodka dann einen hohen Stellenwert hat, aber nehmen wir mal an, ein Wodka oder ein Gin, wo du in der Regel eine Kartoffel oder ein Getreide als Basis hast, das sind Rohstoffe, die nicht besonders viel Zeit in der Natur verbringen. Die sind nach 3, 4 Monaten sind die reifen, werden abgeerntet. Und dann gibt es Spirituosen, die per Gesetz, per lokalem Gesetz, sagen wir mal vereinfachend, eben aus ganz anderen Produkten hergestellt werden müssen oder aus Rohstoffen hergestellt werden müssen, also Trauben, Früchte, Agaven etc. Und das sind Pflanzen, die mehr, ich komme gerade nicht auf das deutsche Wort, Exposure. Genau. Exposure mit der Natur haben. Also eine vernünftige Agave braucht schon so ihre 7 Jahre, bis sie reif ist. Und in so 7 Jahren kann natürlich viel passieren. Und das hat einen starken Einfluss auf die Pflanze und auch die Zeit, die die Pflanze mit den Menschen tatsächlich verbringt, weil gerade im Fall von der Tequila-Agave, der blauen Weber-Agave, die wird sehr stark umhegt und umpflegt von Menschen. Und ich glaube, sowohl die Energie der Natur als auch die Energie der Menschen geht in die Pflanze über. Also ein bisschen auf so einer energetisch-spirituellen Ebene, aber auch ganz, ganz wissenschaftlich betrachtet gehören Agaven und Trauben zum Beispiel eben zu Pflanzen, die das Terroir zeigen können. Das ist ja gerade deinen Hörern wahrscheinlich oder euren Hörern ein Begriff, weil sie sich viel mit Wein auseinandersetzen. Und es gibt eben nicht so viele Pflanzen, die dieses Terroir zeigen können, aber Agaven gehören unter anderem dazu. Jetzt habe ich euch schon viel erzählt. Das ist genau richtig. Das ist ja genau, wir hören ja gerne zu. Du bist ja die Expertin hier. Blöde Zwischenfrage. Kann ich eigentlich trinken, ohne natürlich, dass die Hörer das. Das ist völlig okay, genau. Prost. Prost. Was trinken wir denn hier? Wir haben jetzt was anderes im Glas. Wir haben jetzt eine leichte Spirituose im Glas. Und zwar haben wir einen falschen Wermut im Glas. Und zwar ein Weinaperitif von Lillet. Da hatten wir auch eine Folge drüber schon gehabt. Ich muss mal gucken, welches das war. Liebe Grüße an Tatjana. Genau, Tatjana. Hier an dieser Stelle, die den damals euch geschenkt hat. Ne? Richtig, genau. Erzählt. Wo wir den probiert haben und sehr lecker fanden. Und das ist der 2012er Reserva. Und ich finde, der macht jetzt gut gekühlten, netten, frischen Eindruck. Oder? Fein, definitiv. Hat ordentlich was von der Trockenbeerenauslese, die ich persönlich sehr gerne mag. Also taugt mir. Taugt mir. Ich hoffe, meine Chefs haben kein Problem damit, dass ich jetzt eigentlich was anderes. Genau, dass du auch andere Produkte mal hier konsumierst. Ich trinke immer nur meine eigenen. Genau, natürlich. Fände ich dann dauernd. Ja. Du hast doch gar nicht gesagt, welche Firma es eigentlich ist. Ach so. Kann man, ich sagen. Oder ich weiß gar nicht, ob das so relevant ist. Ja. Wir legen immer nicht so großen Wert darauf, dass man uns kennt, sondern dass man unsere Produkte kennt. Ja. Aber falls es den Hörer interessiert, ich arbeite für ein reizendes kleines Familienunternehmen aus Hamburg namens Borco. Das gehört seit vielen, vielen Jahren der Firma Mathiesen, der Familie Mathiesen, Verzeihung, also Inhaber geführt seit, was, mittlerweile 70 Jahren, glaube ich, sehr stark von Frauen geprägt, was mir natürlich auch taugt sehr gut, als, als Frau. Ja. Buch. Nein, also die Firma ursprünglich geprägt wurde von Jutta Mathiesen, eine wirklich sehr herausragende Frau in dem Business, also auch schon in den 70ern war die als Girlboss, wie man heutzutage sagt, unterwegs quasi. Ja. Und war auch diejenige, die Tequila mehr oder weniger nach Deutschland geholt hat. Das ist natürlich ein großes Wort jetzt, aber die Sierra nach Deutschland geholt hat und die Marke gegründet hat, zusammen mit dem quasi anderen inoffiziellen Teil der Familie, dem mexikanischen Teil der Familie. Und die ist leider verstorben vor mittlerweile 3-4 Jahren und ihre Tochter hat die Firma jetzt übernommen, die Tina. Ist auch Sommelier eigentlich. Also das passt schon alles ganz auch gut. Doktor. Auch Doktor, ja. Dr. Tina Ingwersen-Mathiesen. Genau. Und ja, also eine sehr weiblich geprägte Firma auch. Wir haben noch ein paar andere Leute mittlerweile im Unternehmen, die mehr auf der Spirituosenseite auch sich auskennen und vertrieblich auch sehr stark sind. Das heißt also, obwohl wir wirklich ein kleines Unternehmen sind mit knapp 200 Angestellten, machen wir einen, glaube ich, ganz guten Job. Das liegt auch, oder daran liegt es auch, dass viele Leute denken, die Marke, für die ich stehe, Sierra Tequila, wäre ein, ja, ich sage jetzt mal, ein Industrieprodukt, ein riesiger Konzern, der irgendwo seelenlos in irgendeiner Fabrik chemisch hergestellt wird oder so. Ich weiß nicht, was die Leute sich immer vorstellen. Weil wir einfach wirklich stark vertreten sind. Wir sind in Deutschland Marktführer, in vielen anderen Ländern auch und haben Vertrieb in über 100 Märkten mittlerweile. Also wirklich von Indonesien bis Litauen, wo ich auch jeweils einmal im Jahr bin, tatsächlich. Daher kommt es, glaube ich, dass die Leute diese Wahrnehmung haben, aber wir sind wirklich ein kleines Familienunternehmen und auch die Produktion in Mexiko, in Guadalajara, die geleitet wird von der Familie González, die wird ja bewerkstelligt von knapp 200 Leuten. Also im Vergleich zu vielen anderen Konzernen auf dieser Welt sind wir wirklich ein gallisches Dorf eher. Du sagtest gerade, dass Brand Sierra entwickelt, das heißt, das Brand gab es vorher nicht, aber es gab ja natürlich schon die Produktion von dem Agavenspirituosen Tequila. Gab es den schon immer von der Firma González vor Ort, bloß unter anderen Namen oder unter anderen Rahmenbedingungen auch? Indirekt. unser Master-Distiller und ich, ja, und Distillerieinhaber, der Rodolfo, mhm, González, mhm, der stammt aus einer Tequila-Dynastie, mhm, kann man so sagen. Die machen seit 130, 150, irgendwie sowas Jahren Tequila, also auch schon sein Urgroßvater hat Tequila gemacht. Und alle in seiner Familie und in seinem Umkreis waren eben irgendwie mit dem Business beschäftigt. Mhm. Und in seiner Sturm- und Drangphase als junger Mann in den 70ern hat er gesagt, Tequila ist mein Leben, aber ich will das anders machen als meine Vorfahren, mhm, quasi, wie das halt manchmal so ist. Und hat sich selbstständig gemacht, hat die Hacienda seiner Großeltern, die er geerbt hat, sich gekrallt und gesagt, da baue ich jetzt meine eigene kleine Distille rein. Das war die, oder ist immer noch die Distilleria Sierra Unidas. Mhm. Eine der wenigen, wenn nicht gar die einzige wirklich ernstzunehmende, also jenseits von Micro-Distilleries, ernstzunehmende Distille in Guadalajara. Guadalajara ist die Hauptstadt Jaliscos, was das Epizentrum der Tequila Produktion ist, also wirklich die einzige Distille in Guadalajara, ursprünglich mal am Rande der Stadt gewesen, mhm, in den 70ern noch, die Stadt ist aber so stark gewachsen. Wachsen, das ist jetzt in der Mitte quasi. Genau, ja, genau, aber es ist wirklich ganz charmant eingebettet in so ein gut bürgerlich oder ja eher so ein gemütliches Arbeiterviertel, mhm, also mit so mit der Kirche und dem Kindergarten links, mhm, und rechts daneben, also es ist sehr lustig, wenn man durch Guadalajara fährt und überall sind die bunten Häuschen, dann kommt man vor so einem Wellblechtor, es geht auf und dahinter ist dann auf einmal so eine Distille im Freien, mhm, und im Hinterhof ist noch die Hacienda, mhm, mit schönen Torbögen und Palmen und, mhm, also es ist ein Erlebnis, da hinzufahren. Genau, und Rodolfo hat das damals gestartet und sich aber sofort eigentlich dazu entschlossen, neue Märkte zu suchen. Er wollte nicht mit seiner eigenen Familie in Konkurrenz treten, die damals eben, wie das so üblich war, in Mexiko und in den USA hauptsächlich verkauft haben. USA sind ja bis heute der absolut größte Markt für Tequila. Und das wollte er eben nicht, er wollte nicht in Konkurrenz zu seiner Familie treten, sondern schaute sich nach neuen Märkten um. Zeitgleich war Jutta Mathiesen, in Mexiko zugange. Die war nämlich zur Olympiade und zur Fußball-Weltmeisterschaft in Mexiko. Und hat sich das angeschaut und als Spirituosenfachfrau war sie natürlich stark daran interessiert, was die Locals trinken. Mhm. Und damals war Tequila in Europa eben einfach kaum bekannt. Es gab, ich glaube, in Holland damals schon Thomas Estes, den man in der Tequila-Welt vielleicht kennen könnte, ein Pionier auf dem Gebiet. Da gab es ein paar Restaurants von ihm und er war so der Einzige, der ab und zu mal eine Palette irgendwie mehr oder weniger halb legal so aus Mexiko rübergeschifft hat. Mhm. Aber im Handel gab es das eigentlich nicht. Und ganz kurz, war das zeitlich, war das die Fußballweltmeisterschaft 1986 oder welche war das denn? Also welchen Zeitraum reden wir denn da? Die war in den 70ern, meine ich. Da muss es 74 das gewesen sein. Das war 74 sein. Und ich glaube, die Olympiade war 80. Ach so, die Olympiade war das? Oder war das beides. Ach so, okay. Beides, mhm, okay. Genau. Also das war eine Häufung von Veranstaltungen, wo die Welt halt wirklich auch zuguckt, mhm, und die Welt auch das erste Mal so richtig Mexiko auf dem Zettel hatte. Das, okay, war vorher halt so ein Land, wo man nicht so genau wusste, wo das eigentlich auf der Karte ist. Okay. Behaupte ich jetzt mal. Und so ähnlich war das auch mit der Kultur und den Kulturgütern aus, mhm, Mexiko, hatte man auch nicht so richtig auf dem Zettel. Genau, bis auf so kleine herausragende Persönlichkeiten wie eben so ein Thomas Estes, der mal hier und da irgendwas rüber geschafft hat, okay, nach Europa. Genau, und Jutta fand, dass das eine tolle Gelegenheit war. Rodolfo wollte ja, wie gesagt, sowieso seine Produkte an den Mann bringen. Die beiden haben sich kennengelernt über einen gemeinsamen Freund, Sherry-Produzenten. Das ist eh so ein bisschen ein roter Faden bei allen unseren Ventures, sage ich, mhm, mal so. Dadurch, dass wir ein Familienunternehmen sind, arbeiten wir einfach auch sehr gerne mit anderen Familienunternehmen zusammen. Und viele dieser Verbindungen, die wir haben, kommen über, ja, Vitamin B und, okay, Vitamin Familie quasi zustande. Also unsere Fässer für den Tequila kriegen wir zum Beispiel auch von der Familie, mit denen wir seit den 60ern zusammenarbeiten in Kentucky. Das sind so Überschneidungen. Genau, die beiden haben sich zusammengetan und haben gesagt, sie wollen ein Produkt eben für den deutschen, europäischen Markt kreieren. Und damals, ja, wie gesagt, wusste halt noch keiner so richtig, was Mexiko eigentlich ist. Deswegen musste man als vernünftiger Marketingstratege in den 80ern die Klischees Mexikos auf die Flasche packen, damit die Leute verstehen, worum es da eigentlich geht. Also roter Hut, Mariachi, Kaktus und sonnenbeschienene Felder. Mhm. Das musste so sein. Und in den 80ern hat sich leider, wie auch immer man das jetzt sehen will, noch keiner interessiert für diese ganzen Themen, die uns heute so wichtig sind in unserer überdigitalisierten Welt, also alles, was auf einmal wieder spannend ist, weil es eben nicht digital ist, mhm. das anfassbare Traditionen, das handgemachte, lokale Eigenheiten, das hat damals eben keinen interessiert, sondern da war halt Partyshots, Großraumdisco, gib ihm, dann später in den 90ern vom Dusk Till Dawn, diese ganzen Assoziationen, und das war halt Trend, das musste man bedienen und damals haben wir eben auch gesagt, das ist das Marketing, das wir wählen, um eine neue Kategorie in Deutschland einzuführen oder in Europa einzuführen, eine Spirituosenkategorie, die keiner kannte vorher. Und so ist das eigentlich entstanden, das hat aber nichts mit der DNA von Tequila an sich zu tun und auch nicht mit der Qualität des Produktes. Mhm. Das war eigentlich immer schon, also Rodolfo hat noch nie schlechten Tequila hergestellt, dazu ist er viel zu stolz. Glaube ich, wenn er aus einer Traditionsfamilie kommt, dann kann man sich das auch, um sein Gewicht zu Gesicht zu bewahren, glaube ich, auch gar nicht erlauben, das zu tun. Ja? Genau, und bis heute ist tatsächlich der Sierra Silva aus der Standard Range mit dem roten Hut sein liebstes Produkt, obwohl er ja wirklich den ganzen Tag über den besten Tequila saufen kann, den vermeintlich besten Tequila. Es ist aber wirklich auch ein gutes Produkt. Es ist kein 100% Agave-Tequila, sondern ein Tequila. Ja. Das nennt man einfach. Also es gibt die beiden Kategorien, Tequila und 100% Agave-Tequila, was aber nicht heißt, dass es ein schlechtes Produkt ist. Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal in einem anderen Gespräch erwähnt. Genau. Der ist einfach verschnitten mit Zuckerrohr in unserem Fall, mit mexikanischem Zuckerrohr. Vereinfacht ausgedrückt wäre das ein bisschen so, als würde man Rum und Tequila zusammengießen. So ist es natürlich nicht. Sondern die beiden Rohstoffe werden zusammen auch fermentiert. Das bedeutet aber einfach nur, dass man etwas weniger von der sehr teuren und sehr volatilen Agave auch einsetzen muss und durch andere Zucker eben streckt. Aber das hat eigentlich nur den Effekt, dass der Agavengeschmack ein bisschen abgemildert ist, der für viele auch erstmal gewöhnungsbedürftig ist. Und eben, dass man ein etwas günstigeres Produkt hat. Und man kann dadurch eine robuste Struktur in der Spirituose kreieren, die zum Beispiel sehr gut zu Zitrusaromen passt. Also alles, was so richtig so heftig mit Zitrus ist als Cocktail, eine Margarita zum Beispiel, schmeckt wirklich hervorragend mit einem Sierra Silva. Und dieses Stigma, das das Produkt hat, es wäre irgendwie billig oder würde nicht schmecken, liegt einfach daran, dass die Leute es halt nachts um drei im Club nach 10 Gin Tonics und sonst noch was konsumiert haben und keiner ja sich irgendwie hinsetzt an einem Nachmittag mit einem frischen Gaumen und das Ganze mal pur verkostet. So, ne? Daher kommt das so. Hat aber, wie gesagt, nichts mit der Seele des Tequila zu tun oder der Seele der Agave. Bleiben wir mal bei Rodolfo. Wie viel Fläche hält der für euch oder für die Marke Sierra? Macht er nur Sierra exklusiv oder macht er auch Vorprodukte oder auch Teilprodukte auch für andere? Wie muss ich mir das vorstellen? Rodolfo hat angefangen mit Sierra. Mhm. Das war quasi das, womit er sich dann seine spätere Existenz auch wirklich aufbauen konnte. Das hat dazu geführt, dass er mittlerweile auch oder schon seit längerem auch andere Tequilas produziert. Also die meisten Tequila-Produzenten stellen 10 bis 50 verschiedene andere Tequilas her. Ach so, das wusste ich nicht. Das ist interessant, ja. Es gibt ungefähr 130 Destillen momentan. Die meisten davon sind wirklich extrem klein. Das sind eher so Hinterhof-Geschichtchen irgendwo auf dem Land. Dann gibt es ein paar sehr große. Ganz bekannte wäre Rosico Ervo zum Beispiel. Dann gibt es welche, die großen Konzernen gehören, Diageo zum Beispiel, die mehr oder weniger in Lizenz für alle möglichen Interessenten Produkte herstellen. So. Das kann man alles nachvollziehen anhand von sogenannten NOM-Nummern, steht auf jeder Tequila-Flasche drauf, dann kann man immer sehen, wo das herkommt. Also wenn jetzt ein George Clooney oder so nach Mexiko kommt und Tequila haben will, dann geht der in 5 Destillen, redet da mit den Leuten und sagt, was das Ganze kosten soll und wie es schmecken soll. Dann lässt er sich ein paar Samples geben und dann entscheidet er sich irgendwann für einen Hersteller. So ungefähr läuft das ab. Ja, und so kommt das eben, dass die meisten Tequilas so aus denselben 10 bis 15 Destillen kommen. Und es gibt gesagt, wie gesagt, ein paar kleine oder sehr viele kleine, die für den lokalen Markt ja produzieren und dann ein paar sehr große und dann noch 2 unabhängige familiengeführte. Das eine ist Las Madalenas und das andere sind wir. Las Madalenas haben wir auch probiert auf der Barcon. Ach, echt? Ja. Ach cool, genau. Die habe ich gar nicht. Ich habe leider keine Zeit gehabt, andere Dinge zu probieren. Da waren wir da, war auch sehr schön, sehr tolles Produkt. Cool. Kann ich sagen. Kommt aber in der nächsten Folge. Cool. Okay, das heißt, Bei Rodolfo kommt also der Sierra raus und noch irgendwas? Die stellen auch noch andere Produkte her, zum Beispiel Exotico wäre ein Tequila von denen, aber der ist hauptsächlich für den USA, US-Markt, ja, da. Aber zu deiner ursprünglichen Frage, wir haben relativ viele eigene Felder, also wir können ein Drittel der Produktion für Sierra mit eigenen Feldern decken. Wie viel ist das in Größen, dass man ein Gefühl hat? Oh Gott, ich bin mit Zahlen immer so ganz, ganz schlecht. Ich weiß nicht, wie viele Hektar es sind. Ich glaube, er hat es mir sogar neulich mal verraten. Ich war gerade erst da. Müsste ich nachgucken. Darf ich dir das in den Shownotes nachreichen? Darfst du, genau. Aber so aus Interesse. Ich habe kein Gefühl, wie viel Fläche so eine Pflanze braucht. Ich weiß, sie muss einen gewissen Abstand zueinander haben. Wegen auch, dass er wachsen kann und Co. Aber ich habe kein Gefühl, ob du aus so einer 7 Jahre Agavenpflanze kriegst du dann eine Flasche raus oder ist es dann eher 10 Flaschen oder nur 100 Milliliter? Ich habe da kein Gefühl. Es kommt ein bisschen auf die jeweilige Qualität an, ob wir jetzt von der Standard-Range bei uns reden oder von der Ober-Premium-Range. Premium. Genau. Im Durchschnitt sind es ungefähr 6 bis 7 Liter, die du aus einer Pina rausbekommst. Okay. Genau. Und wir könnten jetzt irgendwie ewig lange rumrechnen, wenn ich dir sage, wie der Abstand zwischen den Reihen und den einzelnen Pflanzen ist und was für eine Produktion wir haben, dann könnten wir wahrscheinlich auf die Hektarzahl kommen. Aber ich gucke einfach in meinen Notizen nach. Okay. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Auf jeden Fall haben wir relativ viel eigene Produktion. Dann haben wir, also das erste Drittel, wie gesagt, sind unsere eigenen Felder. Dann haben wir Felder, die wir pachten. Mhm. Die uns nicht gehören, aber die wir selber bestellen. Und dann haben wir ein Drittel Zukauf, aber von Bauern, mit denen wir in der Regel schon sehr, sehr lange zusammenarbeiten. Und die wissen auch ganz genau, worauf Rodolfo achtet. Wenn da irgendeine Charge nicht stimmt, dann schickt er das auch eiskalt wieder zurück. Weil du sagtest, das ist auch ein ganz gutes Modell, was ihr fahrt. Ist es so ein bisschen auch bedarfsabhängig oder ist der Konsum gleichbleibend? Also ist es nur eine Sache, wo man sagen muss, auf Dritte muss ich darauf zugreifen, wenn ich zum Beispiel Probleme habe, sei es jetzt irgendwie Umwelteinflüsse oder sonstige Probleme, oder ist es eher das Thema für die Kapazität, Nachfrage des Produktes? Na, die Nachfrage variiert schon, wobei man sagen muss, dass es in den letzten Jahren eigentlich kontinuierlich bergauf geht, in den USA wie sowieso. Mhm. Das Problem ist aber eben der Rohstoff an sich, die Agave, die, ja, je nachdem wer du bist, mal 4, ja, mal 12 Jahre braucht, um optimale Reife zu erlangen. Und in so einer Zeit kann halt eben viel passieren. Und die Bauern waren oft nicht ganz so vorausschauend beim Anpflanzen. Immer dann, wenn es eine Nachfrage gibt, bauen sie ganz viel an, aber vergessen, dass das Ganze erst in 7 Jahren fertig ist. Und dann sieht es dann vielleicht schon wieder ganz anders aus. In den letzten Jahren kommen noch stark Themen hinzu wie Agavendicksaft, dass in der Gesundheitsindustrie immer mehr Agavendicksaft angefragt wird und dummerweise da auch die Agaven präferiert werden, aus denen man Tequila herstellt, weil die am zuckerhaltigsten sind. Das ist natürlich am effizientesten. Also generell muss man sagen, aus Agaven Spirituose herzustellen, ist überhaupt nicht effizient. Mhm. Ist kulturell so gewachsen, aber es ist ein Labor of Love, würde ich sagen. Okay. Ich glaube, in Deutschland würde das keiner auf sich nehmen. Das ist schon es ist ein sehr volatiles Business. Die Preise schwanken sehr stark. Es ist mit sehr viel Ausfall verbunden. Wenn nach 5 Jahren mal so ein Schneesturm auf dem Berg im Januar ist, dann hast du Pech gehabt. Oder wenn Schädlingsbefall ist, dann ist die Arbeit von ein paar Jahren hin, wenn du Pech hast. Es ist deutlich schwieriger, als aus einem Weizenkorn eine Spirituose herzustellen, definitiv. Und die Preise schwanken wirklich sehr stark, zum Teil verzehnfachen, verzwanzigfachen die sich auch mal. Je nachdem, wie die Nachfrage ist und wie die Ernte ausfiel. Und das kannst du halt als Produzent auch dem Konsumenten ja nicht weitergeben. Ne? Also ich sage, die Flasche kostet heute 7 und morgen 70 Euro. Das geht halt genau nicht mehr. Ganz genau. Und das sind dann so die Jahre, wo wir als Brand-Team dann kein Geld haben für Marketing. Das ist ein bisschen anders als bei anderen Spirituosen-Kategorien. Okay. Das heißt, ihr seid mehr abhängig von der Umwelt und von den Einflüssen. Ja, definitiv. Aber das hat auch wiederum Charme irgendwo. Ne? Wenn du sagst, der Prozess aus einer Agave eine Spirituose herzustellen, ist kein effizienter und ein wohl sehr mühsamer Prozess. Woran liegt das? Also liegt das, wenn du sagst, Agavendicksaft ist ja momentan scheinbar beliebter und einfacher herzustellen. Das ist so der signifikante Unterschied zwischen einem Agavendicksaft herzustellen und einer der Spirituose. So groß ist der Unterschied nicht jetzt zwischen Agavendicksaft und einer Spirituose. Du musst Das muss ich anders aufbauen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Spirituosen entsteht die Magie bei einem Tequila oder bei einem Mezcal nicht in der Destillation oder auch gar nicht so sehr in der Fasslagerung. Bei den meisten Spirituosen ist das ja so. Das, ne? War jetzt die falsche Annahme, ja. Ne? Whisky, Rum, da geht der Spaß erst im Fass so richtig los. Genau. Und bei der Agave ist es eigentlich genau umgekehrt, wie ich das ja auch schon zu Anfang erklärt habe. Dadurch, dass die Pflanze so viel Zeit in der Natur verbringt, entstehen da auch wirklich die Aromen. Das ist ähnlich wie bei Trauben, die auch sehr stark natürlich von ihrem Terroir geprägt sind. Das ist das, wo du die Energie reinsteckst und dieser Rohstoff ist eben einfach sehr volatil. Da kann sehr, sehr, sehr viel passieren. Und deswegen hast du das auch nicht so gut unter Kontrolle. So ein Lagerhaus hast du sehr wohl unter Kontrolle. Mhm. Dass man ein Lagerhaus abbrennt, passiert sehr selten. Ich glaube 1996 ist es unserer befreundeten Distiller Heaven Hill passiert oder 2006, ich weiß gar nicht mehr, die ist in Flammen aufgegangen, war ein großes Desaster, Milliarden von Litern Whisky sind in Flammen aufgegangen oder ins Wasser oder in Boden gesickert, ganz großes Drama, aber das passiert wirklich sehr, sehr, sehr selten, das heißt, du hast da wesentlich bessere Planungssicherheit, so. Also erstens mal der Rohstoff Agave schwer anzubauen, ist komplett Handarbeit auch. Die Agaven werden von Hand gepflanzt, von Hand gepflegt, von Hand geerntet. Und je nachdem, wie ernst du das meinst, ist es wirklich sehr arbeitsintensiv. Also bei uns werden die Agaven nicht künstlich gedüngt und auch nicht mit Pestiziden, mit chemischen Pestiziden oder so behandelt. Das heißt also, wenn eine Agave krank ist, dann wird die ausgepflanzt. Dann, nee, die werden erstmal aufgepäppelt tatsächlich. Ah, okay. Genau, also ich war ja jetzt auch gerade wieder da in Mexiko und habe mir das mal wieder angeschaut. Alle ein, zwei Jahre mache ich das. Und da kann man dann wirklich sehen in den Reihen, in den Feldern, wo meine Agave krank ist und die wird dann von Hand mit einem Kalkwasser gewaschen oder mit einer Kupferlösung aufgepäppelt oder so. Das ist wirklich wie, ja, ein bisschen wie so im Kindergarten, wenn mal einer so ein bisschen Bauchweh hat oder so. Das ist schon sehr, sehr, sehr, sehr viel Labor, Manual Labor. Und wenn man das in Frankreich machen würde, wäre es deutlich teurer. Ja, glaube ich. Genau, also das kommt erstens mal hinzu. Das heißt also auch, aber daran kannst du sehen, dass der Unterschied zwischen dem Agavendicksaft und einem Tequila nicht so groß ist, weil in beiden muss eben eine Agave drin sein. Genau. Du kannst die Agaven für Agavendicksaft in der Regel ein bisschen früher ernten. Das Problem ist aber, dass die Leute für eine Flasche Agavendicksaft maximal 4 € ausgeben und nicht eben 20 €. Und das ruiniert ein bisschen die Preise natürlich. Ne? Also der Bedarf für Agaven ist sehr, sehr, sehr hoch, aber die werden eben im Bereich Agavendicksaft, werden diese sehr kapriziösen, sehr wertvollen Pflanzen verscherbelt, könnte man so sagen. Aber warum macht man das? Also wenn ich jetzt die Wahl hätte, ich habe jetzt eine Fläche mit Agaven, warum sollte ich denn das für einen geringeren Preis an ein schlechteres Produkt verkaufen, als es einfach zu einem Alkoholprodukt zu wandeln und dann eine größere Marge zu haben. Also warum sollte ich das tun? Das kann ich dir auch nicht genau sagen, warum die Bauern die Agaven dann an andere, also an eben an die Gesundheitsindustrie verkaufen. Wahrscheinlich, gut, sie müssen nicht ganz so lange warten. Du kannst die Agaven halt schon nach 4 Jahren in der Regel ernten. Ich weiß nicht, ob die andere Preise zahlen. Kann gut sein, weil sie eben die Agave ja nicht so aufwendig weiterverarbeiten müssen. Sie müssen sie im Grunde nur kochen und eindicken. Und wenn du destillierst, hast du natürlich noch 1000 andere Prozesse. Das heißt, du hast andere Margen und kannst wahrscheinlich nur andere Preise zahlen für den Rohstoff. Stecke ich tatsächlich nicht genug drin. Aber müsste ich mal fragen, warum die das eigentlich machen? Habe ich mich noch gar nicht gefragt, ja. Könnte man ja eigentlich regulieren. Ja, genau. Es kann ja auch sein, dass es vielleicht eine bestimmte Maximalzahl gibt für Agaven, die du halt für die eine oder die andere Produktion nehmen kannst. Also es kann jetzt nicht die fehlende Nachfrage sein, wenn du sagst, der Bedarf an Tequila wächst weltweit, gerade jetzt Amerika hast du gesagt und auch die anderen Länder sind da mit einer starken Nachfrage betroffen, dann kann es jetzt nicht irgendwie sein, dass jetzt Bauern ganz viele Agaven stehen haben und sagen so, was mache ich jetzt damit? Okay, nehme ich Agavendicksaft raus. Aber es... Gut, du musst dir bei der Pflanzung von Agaven für Agavendicksaft nicht so viel Mühe geben, weil du, da spielt der Geschmack der Agave nicht eine ganz so eine große Rolle, würde ich sagen. Stimmt, ja. Also, wenn ich mir anschaue, gerade was wir für Felder verwenden, speziell für die sehr hochwertigen Sorten, das sind, ich nenne es immer Grand Cru-Felder intern. Ja, weil es aus der Franzose ist. Genau, also ich mache immer sehr viele Vergleiche mit Wein und Champagner tatsächlich. das sind Felder, die für den Laien richtig beschissen aussehen. Mhm. Ne, wenn so ein Laie durch Agavenfelder, vielleicht so in den Lowlands, in den niedrigeren Höhenlagen läuft, dann sieht er da so die schönen roten, fruchtbar aussehenden Äcker und denkt sich so, oh, hier wächst doch eine Agave bestimmt richtig gut. Das ist aber gar nicht der Fall, sondern Agaven, ähnlich wie Trauben, profitieren eigentlich von Stress. Die profitieren davon, dass sie ums Überleben kämpfen müssen. Also was sie nicht umbringt, macht sie nur noch härter quasi. Und das ist auch gut für das Aroma. Also die Felder, die wirklich stark exponiert sind, die sehr hoch am Hang sind, die sehr, sehr trocken, sehr steinig sind, die sind für den Geschmack der Agave tatsächlich besser, weil sie mehr kämpfen müssen. Mehr Stress haben. Ja. Da passieren verschiedene Prozesse in den Pflanzenfasern, die ähnlich wie bei Trauben Aroma und Süße konzentrieren. Ja. Und das hat einen positiven Effekt eben auf das Destillat auch am Ende. Also das Destillat überlebt oder diese Aromen überleben die Destillation. Aber es ist natürlich deutlich aufwendiger. Also du musst länger warten. Die Pflanzen brauchen zum Teil mehr Pflege. Ja. Brauchen bis zu 12 Jahre, um reif zu sein. Also das ist mit mehr Arbeitsaufwand verbunden. Okay. Und dann habe ich die jetzt geerntet. Habe dann quasi nur die Blätter, nimmt man das Blätter? Genau, du nimmst die Blätter weg. Genau, und dann bringe ich die dann zu Adolfo, leg die alle auf den Haufen. Die Blätter nicht? Nee. Sondern das Herz der Agave. Okay, das Herz der Agave. Die sogenannte Pinia. Ach, die Pinia, genau, stimmt. Gut, dann habe ich mir jetzt die Blätter abgemacht, habe die auf den Haufen gelegt, lege jetzt die Pinias auf den anderen Haufen. Wie geht's dann weiter? Dann werden die Pinias in die Destille gebracht. Ganz wichtig auch ist hier, wie soll ich das sagen? Es gibt ganz viele kleine Stellschrauben, schon auf dem Feld und aber auch in der Zeit zwischen Feld und Weiterverarbeitung. Wo wir besonders viel Wert drauf legen. Du hast ja jetzt eben gerade dieses Bild so schön aufgemacht, man legt die Blätter auf die eine Seite und die Pinias auf die andere. Viele andere Produzenten würden die Pinias jetzt aufteilen in Viertel oder Hälften, weil die sehr schwer sind. Je nachdem, wo sie wachsen und wie lang sie wachsen, wiegen die zwischen 50 bis 120 Kilo. Okay. Genau, also das sind schon richtige Brocken. Und auch unhandliche Brocken, die auch zum Teil ein bisschen Hautreizung auslösen, wenn man sie falsch anfasst. Also wenn man sie nicht mit der Hornhaut der Hand berührt, sondern mit der Innenseite des Unterarms zum Beispiel, da kriegt man schöne Pusteln, habe ich schon mal ausprobiert. Nicht so schön. Es ist natürlich leichter, die auf dem Feld bereits zu zerteilen und dann eben in kleineren Stücken abzutransportieren. Machen auch viele, aber die Pflanzen oxidieren in der Zeit und trocknen auch aus. Deswegen transportieren wir wirklich nur die intakten Pinias in die Destille. Das dauert je nachdem, was für ein Erntetag ist und wie viel geerntet wurde an dem Tag, dauert das auch schon mal 24 Stunden, bis sie dann in der Destille ankommen. Deswegen ist es so wichtig, dass man sie intakt lässt. Und dann werden sie, zumindest bei uns, erst direkt vor dem Kochprozess, vor den Öfen in der Destille zerteilt und dann in die sogenannten Autoklaven verfrachtet, wo sie je nachdem, was für eine Saison wir haben, 20 bis 24 Stunden kochen. Also die Autoklaven sind im Grunde große Trocktöpfe, ja. Ja, ja. Stahlrohre mit zwei Klappen und da kommt heißer Wasser dann rein. Genau. Also es ist richtig, es ist so richtig hochtechnologisiert ist das nicht. Und da alles im Freien ist, ist die Außentemperatur relativ wichtig. Im Sommer geht es schneller, da dauert es irgendwie so 20 Stunden und im Winter dauert es auch schon mal 24 Stunden. Da werden die eben gekocht. Achso, vergessen habe ich noch die Art der Rasur, könnte man so sagen. Und zwar nennt man das Shaving der Agaven, also wenn die Blätter abgenommen werden. Du kannst anhand der der Rasur den Geschmack des Destillats sehr stark beeinflussen, je nachdem, wie viel von den Blättern du übrig lässt. In den Blättern sind halt sehr viele Polyphenole oder das, was wir als Tannine empfinden würden. Nicht ganz dasselbe, aber ungefähr so. Diese Aromen, die kannst du halt einfach wegnehmen, indem du mehr abschneidest, dann hast du weniger Ertrag. Hast aber ein klareres Agavenaroma, sage ich jetzt mal so. Aber das ist nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal, das ist eine Stilistik. Genau. Klar, natürlich sparst du auch ein bisschen Geld dadurch, aber es gibt auch Leute, die diese starken Bitterstoffe auch schätzen im Tequila. Genau. Nach dem Kochprozess werden die Agaven, die dann mittlerweile sehr weich geworden sind, werden die Agaven ein bisschen gewässert. Also die Fasern werden gewässert und dann gepresst. Auch da gibt es 1000 Unterschiede. Ich glaube, das führt jetzt ein bisschen zu weit. Ist ein bisschen so wie bei Olivenöl. Mhm. Je nachdem, wie fest man presst, bekommt man mehr Bitterstoffe raus oder weniger. Ne? Und auch wieder die Frage des Ertrags. Interessant ist hier vielleicht noch, durch den Kochprozess hat sich natürlich hat sich das Ganze in Zucker verwandelt. Das ist auch wiederum ein Grund, weshalb Agaven so wahnsinnig schwierig sind als Rohstoff für Spirituose. Du hast bei anderen Spirituosen eigentlich immer nur die Wahl zwischen entweder benutzt du ein Produkt oder einen Rohstoff, der eh schon Zucker enthält. Genau. Oder Kohlenhydrate, die aufgespalten werden. Genau, die halt zu Zucker gewährt. Genau, quasi. Genau, in einfache Kohlenhydrate umgewandelt werden quasi. Bei Agaven ist es wieder ein bisschen anders, und zwar bestehen die Fasern aus Inulin. Inulin kennt man auch wiederum aus der Gesundheitsindustrie. Das sind, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, das sind unverdauliche Pflanzenfasern, mhm, die im Darm Nahrung sind für die gesunden Darmbakterien, mhm, sogenannte Präbiotika, genau, die deine Probiotika, genau, quasi unterstützen. Die sind aber auch nochmal wieder ein bisschen komplexer, und es dauert länger, die aufzuspalten. Also auch bei so Details wie dem Kochprozess merkst du dann schon wieder, die Agave macht es einem ein bisschen schwieriger, die alte, mhm, Prinzessin. Sieht man das? Also sieht man, sind diese Autoenklaven, sieht man in dem Kochprozess, wie sich das entwickelt, oder probiert man das? Das sind Stahlrohr, da kannst du nicht reingucken. Okay, vielleicht gibt es irgendwie, kann man da vielleicht ein optisches Qualitätsmerkmal nehmen, oder muss man eine Probe ziehen, oder wie macht man das dann? Ich glaube, das ist einfach viel Erfahrung, dass, okay, die wissen, wann das soweit ist. Ich denke mal, das ist relativ standardisiert. Okay. Bei Mezcal ist es wiederum was anderes. Ja. Also bei Mezcal-Herstellung schlafen die Destillateure quasi neben dem Erdloch, wo drin gekocht wird, und ja, auch neben dem Fermentierbottich und auch neben dem Destillationsapparat. Also die verbringen dann wirklich 2-3 Wochen lang nur draußen schlafend neben den Agaven, um immer zu riechen, wie weit der Prozess ist. Okay. In so einer Destille für Tequila ist das schon ein bisschen standardisiert. Okay. Ja, genau. Genau, Kochprozess, dann wird gewässert und gepresst. Dieser süße, mittlerweile Gott sei Dank süße Saft, der da rausläuft, wird fermentiert. Das ist dann der Mosto, also die Maische quasi, und analog zu allen anderen Spirituosen eigentlich auch, je nachdem, mit was für Hefen man arbeitet, ist das Ganze dann zwischen 3-9 Volumenprozent. Wenn es fertig fermentiert ist, dann wird es destilliert und wird ein bisschen relaxiert. Mhm. Also die Spirituose darf, zumindest bei uns, darf sie sich 2 Wochen lang entspannen noch, manchmal auch einen Monat, kommt ein bisschen drauf an. Und dann wird entweder abgefüllt, beziehungsweise runterverdünnt, abgefüllt oder gelagert, mhm, in Fässern. Du gerade sagst, ja, Hefe, ja, ein wichtiger, mhm, Punkt. Ganz wichtiger Punkt. Genau. Ja. Was nimmt man da, spezielle Hefen? Was müssen dann die Hefen für Eigenschaften mitbringen, dass die quasi eine gute Tequila-Hefe sind? Das entscheidet jeder Destillateur selber, mhm, aber wir nehmen das Thema Hefe tatsächlich recht ernst. Mhm. Die meisten größeren Produzenten von Tequila sind dem Geschmack des Konsumenten unterworfen, sage ich jetzt mal, was aber nichts Schlimmes ist. Also wenn wir ein Brand haben, eine Marke haben, ob es jetzt Johnny Walker ist, mhm, oder alles, was, wo der Konsument erwartet, dass es immer gleich schmeckt, ist es wunderbar, dass wir eine standardisierte Hefe aus dem Labor verwenden. Ne? Wir brauchen ja eine gewisse Nachvollziehbarkeit. Die wollen wir natürlich auch. Sierra soll auch immer gleich schmecken, damit der Konsument immer das kriegt, was er erwartet. Aber Rodolfo hatte da schon ein bisschen anderen Anspruch, als er anfing mit seinen ersten Experimenten in den 70ern. Und zwar hat er mit wilden Hefen rumgespielt, die da in der Hacienda seiner Großeltern so rumflogen, mhm, durch die Luft, und hat so lange rumgeforscht, bis er eine gefunden hat, die einen sehr fruchtigen Tequila hervorgebracht hat. Und Rodolfo hat ein Faible für fruchtige Tequilas, deswegen benutzt er zum Beispiel auch nur Hochlandagaven für alle seine Sierras, für alle Tequilas, die er macht. Hochlandagaven sind vom Aroma her, eben durch diese Komplexität, die Hochlandagaven haben, tendieren die dazu, fruchtiger zu sein, okay, eine andere Süße zu haben. Lowland Tequilas sind meistens ein bisschen erdiger, ein bisschen rauchiger. Mhm. Und diese Fruchtigkeit wollte er eben noch weiter unterstreichen durch diese Hefe. Mhm. Und er fand irgendwann eine, die er dann liebevoll seine Ananashefe getauft, okay, hat. So wird die auch immer noch intern genannt, die Pineapple Yeast. Mhm. Und die wird seit, was weiß ich, 78, mhm, sorry, kleiner Legastheniker, wird die bei uns im hauseigenen Labor reproduziert. Okay, klar. Genau. Hm? Ist das in Mexikos Labor oder wo ist das? Das, okay, ist in Mexiko, genau. Alles, was mit Produktion hat, muss per Gesetz in Mexiko stattfinden. Also Tequila darf nur aus Mexiko kommen und auch nur aus bestimmten Bereichen. Hat also eine Denomination ähnlich wie Champagner und unterliegt auch eigentlich genauso vielen Regeln wie Champagner. Es gibt keine andere Spirituose, die wirklich so streng kontrolliert, mhm, ist. Mhm. Genau. Gut, damit, also hast du gesagt, ganzer Prozess abgeschlossen und in die Flasche gefüllt und dann kommt es dann per Schiff, Flugzeug, wie auch immer, dann in die verschiedenen Vertriebswege. Also meistens dann wird das irgendwie aus Hamburg koordiniert, denke ich mal, oder direkt verschifft oder wie auch immer. Genau. Okay. Es gibt da nochmal zwei Unterschiede und ich hatte zu Anfang schon erwähnt, es gibt Tequila und 100% Agave-Tequila. Genau. Übrigens nicht Mixto, diesen Ausdruck benutzen immer sehr viele Leute jenseits von Mexiko. Ich weiß nicht, hast du das schon mal gehört? Nee, noch nie. Viele Leute sagen zu dem einfacheren, ja, Tequila, wo eben zum Beispiel auch Zuckerrohr, mhm, drin sein kann, Mixto, mhm, weil sie sich das so vorstellen. Gemischter Tequila ist halt nicht rein. So. Okay. Mixto ist aber im Fachjargon eine Bezeichnung für ein adulterated product. Das heißt also, jemand hat illegal Flaschen aufgeschraubt und was hinzugefügt? Rausgenommen oder was hinzugefügt, okay, und verdünnt oder sonst irgendwie was dann, okay, Schindluder getrieben, ja, sagen wir mal so. Also ein illegales Produkt, mhm, tatsächlich. Hat aber nichts mit dem zu tun, was wir unter nicht reinen, mhm, Tequilas verstehen in Europa oder sonst wo. Diese normalen Tequilas, in Anführungszeichen, die müssen zwar in Mexiko hergestellt werden, dürfen aber woanders abgefüllt werden. Das heißt, im Falle von Sierra Silva bekommen wir Tankladungen mit, mhm, ungefähr 65%igem Alkoholgehalt, mhm, von unserem Tequila. Der wird dann mit super leckerem, reinem Hamburger Wasser, mhm, verdünnt auf Trinkstärke und dann bei uns abgefüllt. Alle anderen Produkte, alle anderen 100% Agave-Tequilas, also auch unsere, wir haben zwei Ranges, Antiguo und Millenario, die werden komplett in Mexiko hergestellt und abgefüllt. Okay. Deswegen sind sie auch ein bisschen teurer, weil Flaschen verschiffen, ja, ist teurer als Tankladung. Teures Produkt, genau, ja. Genau. Richtig. Okay, dann sind wir erstmal soweit im Produktionsprozess. Was passiert mit den Blättern? Die Blätter werden zum Teil kompostiert und als Dünger benutzt oder für, jedes Mal, wenn ich gefragt werde, komme ich nicht auf das deutsche Wort. Sag's auf Englisch. Biofuel. Ja, genau. Also für diese Kraftwerke benutzt, wo, ja, man nicht fossile Brennstoffe verwendet, sondern Biogasanlagen und, genau, Co. Vielen Dank, das war das Wort. Ich muss mir das mal aufschreiben. Ich halte halt sehr viele Vorträge auch auf Englisch und, mhm, dann vergesse ich das. Das ist ja kein Problem. Genau, also das wird damit zum Beispiel gemacht. Früher hat, ich weiß nicht, wie aktuell das noch ist, aber früher hat man aus den Blättern auch oft Baumaterial hergestellt. Oder den Ofen beheizt, getrocknet lassen. Genau, Ofen beheizt oder man kann aus den Fasern Kleidung herstellen. Genau. Nicht jetzt die allerbeste, deswegen wird das nicht mehr so wirklich gemacht, aber man kann die Blätter verwenden und auch die Fasern, die bei oder nach dem Koch- und Pressprozess übrig bleiben, die sogenannte Bagasso, mhm, wird verwendet, auch eben als Brennstoff, als Dünger. Und man kann aber auch zum Beispiel plastikfreie Strohhalme daraus herstellen. Oder, wie ich schon gesehen habe, aus den Bagassos werden auch hergestellt Etiketten für Tequila-Flaschen. Auch das zum Beispiel. Ja. Oder für Mezcal, genau. Ja, genau. Also man kann da wunderbar weiterverwerten. Deswegen ist die Pflanze auch so unfassbar wichtig für die Mexikaner, weil die in der Kultur schon immer eine sehr große Rolle gespielt hat. Wird seit 20.000 Jahren kultiviert, mhm, in Mexiko, aus eben diesen Gründen. Das heißt, macht auch Rodolfo was damit noch? Also wird damit irgendwas Nachhaltiges noch gemacht? Oder ist es bei euch, weil ihr auch einen großen Maßstab habt, dass ihr dann doch irgendwo als Müll- oder Biogasanlage oder sonst irgendwas gemacht wird? Genau, wir geben viel an Biogasanlagen, benutzen aber auch vieles als Dünger. Wir haben auch Rinder und Pferde, die zum Teil die Bagasso fressen. Da ist ja auch noch relativ viel Zucker drin. Genau. Noch. Genau, also da gibt es 1000 Möglichkeiten, das, mhm, irgendwie loszuwerden. Okay. Genau. Sprechen wir mal über die verschiedenen Qualitätsstufen, weil du sagtest, es gibt natürlich einmal das einfache Produkt, ne, und dann natürlich die anderen Ranges. Du hast gesagt, die Musik spielt eigentlich schon im Vorfeld, bevor das zum Destillationsprozess kommt. Das heißt, wann wird der Qualitätsunterschied gemacht oder an welchen Stellschrauben wird quasi entschieden, für welche Produktrange welches Rohmaterial verwendet wird? Jetzt speziell bei Sierra? Ja. Also generell haben wir wirklich verhältnismäßig gute Agaven für alle unsere Ranges. Das kann man so sagen, eben wie gesagt auch durch dadurch, dass wir nur Highland-Agaven verwenden, die sind in der oder in der Pflanzung eh schon mal arbeitsintensiver. Ich will jetzt nicht sagen hochwertiger, aber es bedarf einfach mehr Arbeit. Der eigentliche Unterschied aber zwischen den drei Ranges ist erstmal Standard-Range, gute Standard-Agave, aber eben gemischt mit Zuckerrohr. Klar. Das ist Standard-Range. Dann haben wir die Antigo-Range. Sind dieselben Agaven von der Qualität her, aber eben zu 100%. Ist ein sehr geiles Produkt auch. Ist den meisten Hörern wahrscheinlich noch kein Begriff. Ist eher ein Produkt, was wir in den letzten Jahren im sogenannten On-Trade gepusht haben. Also all das, was Bars, Clubs etc. ist, steht nicht so oft im Supermarkt. Okay. Es wird aber auch mehr werden, weil wir gemerkt haben, dass die Leute eine Nachfrage haben, dass die Leute sich dafür interessieren. Und es ist ein sehr, sehr hochwertiges Produkt und für einen tollen Preis. So. Wurde auch mehrfach ausgezeichnet in den letzten Jahren, gerade auch dieses Jahr wieder viele Preise gewonnen und das ist eine schöne Sache. Aber von der Qualität her eben das gleiche wie der normale Sierra auch. Dann haben wir noch unsere Top Range, die Millenario Range. Das sind die Agaven, die auf diesen von mir sogenannten Grand Cru Feldern wachsen. Ja. Die dadurch einfach länger brauchen, also sehr exponiert, zum Teil auf 2200 Metern, wenig Wasser, deswegen brauchen die länger, werden aber auch größer, brauchen bis zu 12 Jahre, werden dreimal selektiert, das heißt also, ja, die müssen im Grunde dreimal am Türsteherberg vorbei. Wir verwenden nur die am vielversprechendsten aussehenden Baby-Agaven, die Hijuelos. Das sind Klone, die eben als Schößlinge aus der Mutterpflanze herauswachsen. Das ist die erste Selektion, die hübschesten Babys quasi. Die werden dann für 2-3 Jahre auf Testfelder gesetzt, die wir den Agaven-Kindergarten nennen. Nochmal selektiert nach den nach Schönheit und Gesundheit. Und diese werden dann auf diese besagten Grand Cru-Felder gesetzt. Da wachsen die dann nochmal 8 bis 10 Jahre vor sich hin. Und dann wird tatsächlich jede einzelne Agave von Hand ausgewählt. Bei den anderen Ranges entscheiden wir per Feld. Da wird dann halt geguckt vorher, aha, sind die irgendwie, was weiß ich, 98% ready. Dann wird das Feld runtergenommen, sind halt ein paar faule Äpfel mit dabei. Aber das ist noch machbar für die Qualität. Bei den Millenario-Agaven wird wirklich jede einzelne Agave per Hand und Augenschein ausgesucht. Da geht dann Jorge, unser Agaven-Obermuckel, meistens macht er das, geht dann durch die Reihen und sucht die Agaven wirklich aus. Genau. Und dann werden sie eben noch anders rasiert. Das hatte ich ja schon angesprochen. Ja, genau. An der Rasur kann man sehr viel dann drehen. Und bei den Millenario-Agaven hat man im Grunde nur noch das Weiße, das ist wirklich das reinste Herz der Agave übrig. Da sieht man gar nichts Grünes vom Blatt. Okay. Okay, verstehe. Von der Produktionsmenge, wie unterscheidet sich das so mal als prozentual? Also wie viel von dem Grundprodukt ist es dann letzten Endes an Material? Wie viel kommt dann von dem Midrange und dann von der Highrange? Was ist das so im Verhältnis? Oh Gott, das kann ich dir so gar nicht sagen, weil ich... Also Pi mal Daumen, ist das irgendwie, bei der Premium-Range kommt da, weiß ich, 1 zu 4 oder ist es dann, also wo ich normalerweise… Ah, du meinst jetzt Verhältnis Pina zu Endprodukt? Nee, oder? Nee, genau, zum Beispiel, ja. Oder, weil du hast ja, wenn du stärker rasierst, hast du ja auch weniger Material. Ja. Und dementsprechend wirkt sich das natürlich dann auch auf die Gesamtmenge auch aus. Also bei der Standard-Range sind es, wie gesagt, so 6 bis 7 Liter, die man aus einer Pina rausbekommt. Bei der Millenario-Range konnte Rodolfo mir das gar nicht so genau sagen, das habe ich nämlich auch schon mal gefragt, aber es wird deutlich weniger sein. Okay. Genau. Und bei der Premium Range ist es dann nochmal weniger? Nee, das ist die. Achso, okay, Range, okay. Genau. Okay. Bei der 100% Agave Range, die Antigo heißt, ist der Ertrag derselbe, nur dass wir halt nicht mit Zucker strecken. Achso, okay. Genau. Gut, okay, verstehe. Dann haben wir das Ganze in der Flasche. Wie kommt das Flaschendesign denn zustande? Also du sagtest schon, das Klassische von der Silva ist schon ein paar Tage alt. So ein bisschen die mexikanische Assoziation, die wir Deutschen und auch andere hatten. Ja. Und bei den anderen Flaschen, die unterscheiden sich ja doch schon sehr, sehr signifikant. Aber es ist, wenn ich jetzt mal so ganz mein klassisches Bild einer Tequila-Flasche in Mexiko mir betrachte, unterscheidet sich doch das Design, was wir hier vorfinden, doch relativ stark. Es kommt ein bisschen drauf an. Es gibt, glaube ich, so zwei Stilistiken bei Tequila-Flaschen. Entweder hast du wirklich die ganz traditionellen, schlanken, hohen Flaschen mit einem traditionellen Label, genau. Relativ unaufgeregt. Das ist so die eine Schiene. Und die andere sind die sehr raumeinnehmenden, fast mundgeblasen wirkenden Flaschen, so wie Patron, genau. Don Julio, auch Herradura fällt da noch mit rein. So, also diese sehr präsenten Flaschen, diese sehr klobigen Flaschen, wenn man das so ausdrücken möchte. Und auch unsere Millenario Range geht da in diese Richtung. Das Design ist inspiriert von den Tempeln in Mexiko, die ja die verschiedenen Kulturen hervorgebracht haben, die oft eben in dieser treppenartigen Struktur auch waren. Da sind die Flaschen ein bisschen dran angelehnt. Das Etikettendesign kommt sonst von einem Hamburger Künstler, mit dem wir viel zusammenarbeiten, der sonst eigentlich Plattencover designt. Okay. Viel für berühmte Hip-Hop-Künstler in Deutschland. Genau, die Etiketten selber werden im Schwarzwald, glaube ich, oder irgendwo bei Freiburg auf jeden Fall hergestellt. Sehr hochwertige, sehr dickes Papier, Material. Was wir dann nach Mexiko verschicken. Liegt einfach daran, dass in Mexiko leider keiner diese Qualität bis jetzt herstellen konnte. Deswegen müssen wir die immer noch aus Deutschland rüberschicken. Und genau, die werden dann da aufgeklebt. Manchmal, das wissen, wenn jetzt der ein oder andere Bartender zuhört, der wird es wissen, manchmal kommt der mexikanische Kleber auch nicht mit der Dicke des deutschen Papiers zurecht und dann gehen die Etiketten leider ein bisschen ab. Aber das sind alles so, ich verbuche das immer unter mexikanischem Chaos und dem Charme des Unfertigen, wie man ihn aus Mexiko kennt. Genau, ja. Das ist alles so ein bisschen eine Baustelle, ja. Ja, alles ist ein bisschen eine Baustelle in Mexiko, nur beim Tequila meinen sie es wirklich sehr ernst. Wie schon sagt, ist sehr stark reguliert. Jetzt müssen wir ganz kurz vielleicht nochmal auf die Uhr gucken. Mezcal, vielleicht noch ganz kurz nochmal der Unterschied zwischen Tequila und Mezcal. Ja, ganz kurz wird immer schwierig bei dem Thema, aber ganz vereinfachend kann man sagen, Mezcal ist der Urgroßvater des Tequila. Also Agavenspirituose, wie sie mehr oder weniger unverändert seit 500 plus Jahren hergestellt wird. Also auch eine Spirituose aus Agave. Andere Sorte aber, gell? Andere Sorte. Bisschen verwirrend ist, dass früher eigentlich jede Agavenspirituose als Mezcal bezeichnet wurde. Also das ist die Oberkategorie, so wie man von Schaumwein spricht und den dann noch unterteilt in, was weiß ich, Franciacorta, Prosecco, Champagner etc. pp. Dann haben sich aber vor ein paar Jahren die Bauern in ein paar Bundesstaaten Mexikos zusammengetan und gesagt, sie wollen eine eigene Denomination haben, ähnlich wie Tequila, also eine Herkunftsbezeichnung, und sie wollen ihr Produkt Mezcal nennen, also ihre Agavenspirituose Mezcal. Damit sind sie auch durchgekommen, ist auch alles wunderbar, es hilft uns Mezcal zu unterscheiden von anderen. Ist jetzt nur eben für den Konsumenten ein bisschen verwirrend, weil Mezcal eben sowohl die Ober- als auch die Unterkategorie sein kann. Ansonsten von der Herstellung her unterscheidet sich's eben durch diese Ursprünglichkeit sehr stark. Mezcal wird wirklich noch, oder die Agaven für Mezcal werden wirklich noch in einem Erdloch hergestellt oder gekocht. Das heißt also, die Agaven haben direkten physischen Kontakt mit den Elementen, mit den Steinen, mit dem Dreck, mit dem Feuer, mit dem Rauch. Also diese ganzen fast schon haptischen Elemente gehen in die Agave über und tragen sich bis durch die Destillation hindurch und sorgen für das sehr rauchige und teilweise auch so raues Aroma. Ja, genau. Also ich sage immer ganz gerne, Mezcal trinken ist ein bisschen wie einen Garagenboden ablecken. Man hat sehr viele auf den ersten, in Anführungszeichen, Blick toxisch wirkende Aromen, also Terpentin, Abgase, Lack, Benzin, diese ganzen Aromen, die aber ein geübter Trinker durchaus sehr zu schätzen weiß. So. So wie man bei Stinkekäse auch das Mufflige zu schätzen lernt irgendwann. Und diese Aromen hast du eben durch diesen sehr ursprünglichen Herstellungsprozess noch drin. Und auch die Destillation ist natürlich, dadurch, dass wir in kleinen Alambiques, die 60 Liter fassen und sehr rostig sind, destillieren, hast du eben auch noch sehr viel ursprüngliche Aromen damit drin, sagen wir es mal so. Mhm. Man darf sich das auch nicht vorstellen wie so eine Destille, wo irgendwie alles ordentlich und sauber ist, sondern man nennt das Ganze auch nicht Destille übrigens, weil das eben auch dem Ganzen nicht gerecht würde, sondern man sagt bei Mezcal Palenque. Mhm. Und es ist ein bisschen so, als würde man 3-4 Stunden durch den Dschungel fahren. Irgendwann tut sich eine Lichtung auf und dann ist da irgendwie eine Wellblechhütte und ein Esel, wenn man Glück hat. Und ein Mühlstein und ein Erdloch und so ein rostiger Kessel. Und ja, es sieht ein bisschen aus wie so ein, weiß ich nicht, so ein Cracklabor im Dschungel. Okay. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr ursprünglich. Und die andere oder der andere große Unterschied ist die Agave, die verwendet werden darf, nämlich mitnichten so streng reguliert wie Tequila, da darf man nur eine einzige verwenden, die blaue Weber-Agave. Bei Mezcal kann man eigentlich alles verwenden, was es an Agaven so gibt. Handelsüblich sind so 30, 40 verschiedene Sorten, wo man auch immer nicht so ganz genau sagen kann, wo fängt jetzt eine neue Sorte an und wo nicht. Das ist etymologisch, aber auch botanisch nicht so ganz einfach. Aber die dürfen alle verwendet werden und die sorgen natürlich für eine relativ große Bandbreite unter Vorbehalt, weil 80 bis 85% des Mezcals, den wir so zu trinken bekommen, trotzdem aus einer Agavensorte hergestellt wird. Die ist botanisch betrachtet der blauen Weber-Agave sehr ähnlich. Die Espadin-Agave ist nicht blau, sondern grün, aber ansonsten ziemlich ähnlich und wird gerne verwendet, weil man sie A gut in Feldern anbauen kann und einen hohen Zuckergehalt hat. Man kann aber bei Mezcal auch wilde Agaven verwenden. Da hat man natürlich ganz andere Challenge. Da muss man nicht so viel hegen und pflegen, aber man muss trotzdem wissen, wo die Dinger wachsen. Und man muss bei der Ernte auch sehr behutsam vorgehen, damit man so eine Population nicht killt. Mhm. Und zum Teil sind die natürlich noch exponierter, wachsen an Kliffen und so weiter. Ganz klar, genau. Das ist ganz schlimm, ja. Und wir haben zum Beispiel, oder wir arbeiten mit einem Destillateur, einem Maestro Mezcaliero zusammen, der Tepestate-Agaven erntet. Tepestate gehören auch so zu den Königen der Agaven, weil sie bei uns zum Teil 35 Jahre brauchen, bis sie reifen, okay, und werden dann auch sehr, sehr, sehr groß und sehr schwer und sehr stachelig und wachsen aber mit Vorliebe an so richtig heavy Steilhängen. Also das ist Wahnsinn, wenn man mal sieht, wie die da in die Berge hochkraxeln. Das ist echt ein Erlebnis. Das möchte man auch als Gringo nicht unbedingt nachmachen. Das glaub ich, da fällt man direkt wieder runter. Und warum dann nur das Produkt Tequila und kein Mezcal? Also jetzt bei euch jetzt, auf eure Frage so bezogen? Unsere Expertise ist einfach Tequila. Das wäre, also Rodolfo wurde eine Zeit lang auch mal gefragt, warum macht ihr denn jetzt keinen Mezcal, das ist doch so hip. Das ist ungefähr so, als würdest du einen sardischen Bauern fragen, warum er keinen Parmaschinken macht, der ist doch auch so hip. Das ist, hat einfach nichts mit der Tradition und der Region zu tun, die müssten einfach in komplett anderes Bundesland fahren, einen anderen Staat und da irgendwie gucken, wo sie im Dschungel eine Palenque aufmachen. Okay. Das macht einfach keinen Sinn. Deren DNA ist Tequila. Mhm. Wie sind wir aber an unseren Mezcal gekommen? Auch wieder über Familienbeziehungen. Und zwar ist der Erfinder von Marca Negra, das ist einer unserer Mezcals, ist der Pedro und der Ex-Mann der Cousine von, einer der Cousinen von Rodolfo. Okay. So, also so haben die sich kennengelernt. Also Pedro suchte nach einem Distributeur im Rest der Welt und hat halt seinen Bekannten Rodolfo gefragt, kannst du mir nicht jemanden empfehlen? So kam das zustande. Okay. Genau. Und Verhältnis Output, Tequila, Mezcal? Also Mezcal ist bestimmt deutlich weniger. Was ist denn da so im Verhältnis? Die Zahlen verändern sich relativ schnell, weil Mezcal super, super, super schnell wächst, aber halt auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau halt immer noch. Ich glaube, Mezcal sind vielleicht 4% der Tequila-Produktion weltweit. Aber wie gesagt, ich bin mit Zahlen ultra schlecht. Aber wie kommt es, dass es von mir so hip ist, diesen, du schon sagtest, Garagenboden-Trink zu nutzen? Ich glaube, auf der einen Seite hat es eben mit dieser extremen Digitalisierung zu tun, dass die Leute sich halt immer mehr sehen nach dem Gegenteil, nach diesem ursprünglichen, diesem handgemachten. Und bei Mezcal hast du dieses Handgemachte quasi auf der Zunge. Du kannst wirklich schmecken und wenn du dich ein bisschen damit auseinandersetzt und mal ein bisschen recherchierst, auch sehen, wie ursprünglich das eigentlich ist. Und dieses so Nischige und Abseitige ist ja gerade in Metropolen irgendwie auch immer ein Thema. Ne? Also die Leute wollen sich immer mehr abgrenzen und haben keine Lust auf Mainstream und das zieht sich eben durch alle gesellschaftlichen oder kulturellen Bereiche, ob das jetzt nun irgendwie abseitige Musik ist oder keine Ahnung, jeder will irgendwie exotische Lebensmittel haben und sich über seine Ernährung irgendwie differenzieren und besonders extrem sein und natürlich aber auch durch sein Wissen auffallen. Und wenn man eben sich für abseitige Spirituosen begeistert, dann hat man irgendwo auch ein Fachwissen. So. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen negativ, also da kommt vielleicht der Kulturwissenschaftler in mir durch. Aber ich finde das ja gar nicht schlimm, ich bin ja genauso. Ich finde es ja auch super spannend, mich in irgendwelche Themen reinzunörden, die vielleicht noch nicht so befahren sind und noch nicht so viel, wo noch nicht so viele Leute sich mit auseinandergesetzt haben, weil man das Gefühl hat, man kann da noch was entdecken, man ist da noch ein bisschen ein Schatzsucher. Und bei Mezcal kommt halt eben dazu, dass man viel Variation drin hat durch diese diversen Agaven, durch die man sich hindurchkosten kann. Und wenn das einen ähnlichen Weg nimmt, wie das bei Whisky schon seit langem der Fall ist, also wo die Leute sich anfangen für Single-Barrel-Abfüllungen und zu interessieren und für Vintages und Fasslagerungsspezialitäten etc., dann werden die Leute auch bei Mezcal da sehr viel Freude dran haben, weil man einfach durch diese Vielzahl der Agaven so eine wahnsinnige Geschmacksvielfalt hat. Die unterscheiden sich doch deutlich tatsächlich. Also gerade bei Mezcal, der hochwertig hergestellt ist, also hochwertig heißt jetzt nicht irgendwie besonders cleane Distille oder so, sondern der Destillateur weiß, was er tut. Das heißt, der muss nicht so arg durch Raucharomen seine vielleicht mangelhafte Destillation überdecken, sondern er konzentriert sich eher auf den Geschmack der Agave und auf das Terroir. Und da kannst du dann geschmacklich sehr, sehr, sehr viel erfahren und dich weiterbilden. Also Agaven haben zum Teil Geschmäcker von Zitrus- und Chili-Aromen bis hin zu Blauschimmelkäse. Mhm. Da ist super viel Bandbreite. Mhm. Ja, ich glaube, daher kommt das. Ich hoffe, das war eine halbwegs zufriedenstellende Antwort. Super, richtig gut. Ich hätte es besser nicht machen können. Dankeschön. Ja, ich glaube, wir haben so das Thema Bandbreite, Herstellung, Produktion, Vertrieb, inklusive sogar Vertrieb. Sogar Vertrieb. Bisschen, glaube ich, ganz gut abgedeckt. Wie geht's denn weiter? Was ist der Trend gerade bei Mezcal und Tequila? Klar, wir haben gerade gehört, Mezcal ist gerade so, weil es spannend ist, gerade am Wachsen. Wie geht's bei Tequila weiter? Was merkt ihr persönlich? Kommt es wieder stärker oder sind die Leute noch in den 80er, 90er Jahre Trauma? Ich glaube, in Deutschland dauert das Ganze alles ein bisschen länger als gedacht. Es wurde schon vor 5 Jahren prognostiziert, dass Tequila Mezcal der nächste Trend wird, der nächste Whisky-Gin-Trend quasi. Das dauert einfach alles. In anderen Ländern ist das schon deutlich sichtbarer, in den USA sowieso. Mhm. Da gehört es zum täglichen Leben quasi dazu. Ganz kurz, welches Land noch? Wo ist es denn noch präsenter in Europa jetzt außer? Italien ist ein relativ fortgeschrittener Markt. Frankreich ist auch recht stark. UK auch. Frankreich und UK sind leider Märkte, wo wir traditionell nicht so stark sind. Also eher im Einzelhandel, nicht so sehr in der Barkultur. Mhm. Hat einfach mit unseren Distributeuren vor Ort zu tun. Ich hoffe, ich verrate jetzt nicht so viel. Aber das kann man alles ändern. In Italien haben wir es gerade geändert. Da haben wir einen neuen Distributeur, der super Job macht. Mhm. Und da ist aber einfach die Trinkkultur an sich schon viel weiter. Genau, und die sind da ein bisschen gebildeter, was das angeht. Aber auch so kleine Märkte wie Litauen zum Beispiel sind im Verhältnis natürlich sehr stark, was Tequila und Mezcal angeht. Deswegen bin ich auch gerne da. Es gibt übrigens auch in Vilnius, ein Shoutout an dieser Stelle, eine ganz tolle Mezcal-Bar. Ich weiß gerade, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Ich glaube Spirits. Spirit. Egal, es gibt nur eine Mezcal-Bar in Vilnius. Die ist ganz toll. Und das ist einfach so ein Zeichen dafür, dass selbst in solchen kleineren Ländern da viel Interesse an so handgemachten Produkten ist. Und oft hat es auch mit der eigenen Kultur zu tun, wie in Italien zum Beispiel auch, wo die Leute an Slow Food, an Handwerk, Tradition gewöhnt sind und auch natürlich Denominationen eine große Rolle spielen. Die haben ein Verständnis für Denominationen und für Herkunft und Terroir irgendwo auch, ne? Daran liegt das ein bisschen. Wo geht sonst die Reise hin? Ich glaube schon, dass sich das in Deutschland immer mehr auch entwickeln wird mit Tequila und Mezcal. Gerade bei Mezcal merkt man es, wenn man in eine ernstzunehmende Bar in irgendeiner Metropole geht, auch in Deutschland, hat man eigentlich immer schon irgendeinen Mezcal-Drink auf der Karte. Es verkauft sich auch immer mehr, aber es ist alles sehr beratungsintensiv. Mhm. Die Leute müssen halt angeführt werden. Die müssen, genau, deswegen ist es eben so wichtig, dass ich diesen Job machen darf. Mhm. Ich beschwere mich auch gar nicht, dass wir dieses leichte Stigma haben, weil sonst gäbe es mich nicht, mhm, oder gäbe es meinen Job nicht. Aber es ist wichtig eben für uns, dass ich diese Freiheit habe, rumzurennen und den Leuten ganz intensiv das Thema einzubläuen und denen zu erzählen, was da eigentlich wirklich vorgeht und das Trauma auch so ein bisschen abzubauen. Und das ist, glaube ich, auch deine Ausgangsfrage gewesen. Wir haben da in Deutschland einfach historisch bedingt ein kleines Trauma, was Tequila angeht, was wir natürlich auch irgendwie als Sierra so ein bisschen zu verantworten haben, aber das ist einfach der Lauf der Dinge, wenn man irgendwo Marktführer wird und sein will. Und jetzt müssen wir halt helfen, das auch wieder abzubauen, mhm, dass die Leute das zu schätzen lernen, was wirklich hinter dieser Spirituose steht, die wirklich per Definition keine Billigspirituose sein kann, wenn man weiß, wie sie hergestellt wird. Also diese Arbeit, die da reinfließt, dieses Blood, Sweat and Tears, mhm, das ist, ja, das kann man sich als Europäer kaum vorstellen. Hat, glaube ich, auch mit der mexikanischen Kultur und der mexikanischen Leidensfähigkeit zu tun. Mhm. Die Leute sind einfach mehr Kummer gewohnt. Die sind mehr Kummer gewohnt, die sind resilienter, ja. Definitiv. Das zeigt sich selbst bei den Spirituosen. Mhm. Ich glaube, mit diesen Worten können wir das auch nicht jetzt abschließen, weil das war, glaube ich, jetzt ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich für dein Kommen. Sehr gerne. Und ich hoffe, dass wir das weiterführen können, dass wir vielleicht nochmal einen anderen Aspekt in einer anderen Sendung vielleicht nochmal beleuchten können. Mir fallen da auf jeden Fall noch ein paar Themen ein. Das werden wir auf jeden Fall, dann werde ich dich beim Wort nehmen und das verfolgen. Dann erstmal vielen lieben Dank und bis bald. Vielen Dank an dich bzw. euch. Danke, tschüss.